Gäste empfangen und Garderobe versorgen. A9. Ordnen Sie die Dialoge 1 bis 5. Hören und vergleichen Sie. Dialog 1. Wo kann ich denn den Kinderwagen lassen? Dort hinter der Tür ist Platz. Warten Sie, ich helfe Ihnen.